scheinen aus der Seckansicht. Dann kann ich nur speichern, ganz ungeniert. Ich seh vielleicht gescheiter aus der Seckansicht. Summer ist, es ist leiwand und Haas. Ich und meine Havara geben sowas für Gas. Schön am Teich, es werden Hüsen gekickt. Was online so passiert, das kriegen wir nicht mit. Ich komm heim statt den Rechner, hol mir noch ein Bier. Was ist hier, ich sorg dafür, dass ich ihr Verstand verliere. Titten, Titten, tierisch geile Titten. Wie oft hab ich schon wegen Titten gelitten. Ah, jede, die ich kennt, deut ein Bikini-Bild. Wie auf ihren Körper an die Sonne glüht. Bei sowas wäre ich wie ein kleiner Bub. Was für ein Mann wird da nicht blöd. Plötzlich ich merke, meine Stimmung ist am Kippen, weil ich sogar keine Kommentare drunter tippe. Wie Leim und der Teich, coole Hitten. Und ehrlich gesagt, hast du 50 kleine Titten? Warm wird's und ich will schon nein, weil die Bilder von den Ladies machen mich ganz geil. Eine nach der anderen im Bikini ohne Gesicht. Ich seh vielleicht gescheiter, das war's weg an sich. Ich träum mir nur davor, dass Facebook nichts zensiert. Dann kann ich nur speichern, ganz ungeniert. Eins nach dem anderen, auch gar ohne Gesicht. Ich seh vielleicht gescheiter, das war's weg an sich. Facebook, Twitter, Instagram sind nix für kleine Kinderhänd. Google Plus schon eher, weil das nur für Business-Themen reicht. Doch ich lock mir in die Community und für den ersten Beitrag die Foodmaschine. Ich hab's mir eingeladen, sie hat mich angenommen. Doch das bin ich an den ganzen Büdeln drangekommen. Ich scroll oben und sieh zwar Defin an die Kine, bockt wie ein ganz erregt. Öffne das Büdel auf Großansicht. Wie unter Höfen ist das Ding ja so eine Geschichte. Ah, der Saskia, der Nadine, der Laura und der Gertl, ihre Wahnsinnspicks bringen hoch mit Sperre. Ich danke so viel, dass ich in der Sommerzeit so viel anschauen darf, dass mir das Kummer gefreut. Warm wird's und ich bin schon leid, weil die Büdel von den Ladies machen mich ganz geil. Eine nach der anderen im Bikini ohne Gesicht. Ich seh vielleicht gescheiter, das war's nicht ganz sicht. Ich trau mir nur davor, dass Facebook nichts zensiert. Dann kann ich nur speichern, ganz ungeniert. Eins nach dem anderen, auch grad ohne Gesicht. Ich seh vielleicht gescheiter, das war's nicht ganz sicht. Warm wird's und ich bin schon leid, weil die Büdel von den Ladies machen mich ganz geil. Eine nach der anderen im Bikini ohne Gesicht. Ich seh vielleicht gescheiter, das war's nicht ganz sicht. Ich trau mir nur davor, dass Facebook nichts zensiert. Dann kann ich nur speichern, ganz ungeniert. Eins nach dem anderen, auch grad ohne Gesicht. Ich seh vielleicht gescheiter, das war's nicht ganz sicht.